Hymne an den Unendlichen von Friedrich von Schiller. Zwischen Himmel und Erd, hoch in der Lüfte Meer, in der Wiege des Sturms, trägt mich ein Zackenfels. Wolken türmen unter mir sich zu stürmen, schwindelnd gaukelt der Blick umher, und ich denke dich, Ewiger, deinen schauernden Pomp, borge dem Endlichen ungeheure Natur, du, der Unendlichkeit Riesentochter, sei mir Spiegel Jehovas. Seinen Gott, dem vernünft'gen Wurm, orkle prächtig, Gewittersturm. Horch, er orgelt, den Fels, wie er herunterdröhnt, brüllend spricht der Orkan Zebaoths Namen aus, hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes. Kreaturen, erkennt ihr mich? Schone Herr, wir erkennen dich.